من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عليه افضل الصلاه والسلام ارسله الله رحمه للعالمين وهدى وبشرى لمن اراد من خلقه ان يستقيم فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. Ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir haben letzte Woche über einen Hadith gesprochen, der von einem Großimamen überliefert worden ist, der Imam Bukhari, Muslim, Ahmed und Ibn Majah. Und wir haben über diesen Mann gesprochen, der 99 Seelen getötet hat. Und wir haben gesehen, wie viel Vorzüge dieser Hadith hat, auf der einen Seite, und wie viel in einer Aussage des Propheten Muhammad sallam Lehren steckt für die Muslime. Heute wollen wir ein bisschen von diesem Hadith noch das Letzte nehmen und verbinden mit einem anderen Thema, inshallah. Ich will nur über diese Situation sprechen, über diese Worte sprechen von diesem Gelehrten, als er ihm gesagt hat, geh zu einem Dorf, dort gibt es gute, rechtschaffende Menschen, tu mit ihnen diese gute Tat. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen nicht in der Lage sind, sich zu befreien von ihren Sünden, einerseits. Zweitens, auch wenn er eine Taube gemacht hat, hat er immer das Gefühl, er kehrt immer zurück zu dem, was er schon mal gemacht hat. Deshalb viele Leute kommen, wie einer gestern auch zu mir kommt, ich meinte zu mir, Allah wird mir nie vergeben. Ja, okay, warum vergibt er mir nicht? Weil ich das immer wieder tue, immer wieder tue, immer wieder tue. Wenn du das Gefühl hast, dass du aus einem Kreis nicht rauskommst, solltest du wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja sogar Allah subhanahu wa ta'ala, dir empfohlen hat, ja sogar verpflichtet hat, den Ort, an dem du eingeengt wirst, an dem Ort, wo du das Gefühl hast, diese Leute, die sind schlecht für mich, solltest du es verlassen. Und dies heute nehme ich das als Antwort für denjenigen, der nach Vormikel gekommen ist, stand mitten in der Moschee und sagte, Muhammad, also ich, behauptet, dass wer nicht in der Lage ist, Tauba zu machen oder seine Religion zu praktizieren, habe ich gesagt, soll emigrieren, also soll den Platz, wo er ist, verlassen. Also es ist Quatsch, was ich gesagt habe. Okay, inshallah, wir wollen diese Angelegenheit nochmal etwas näher angehen. Du wurdest nur zu einem anderen, einem einzigen Zweck erschaffen, nur um Allah zu dienen, für nichts anderes. Alles andere, deine Arbeit, deine Frau, dein Kind, alles was du hast, das sind nur nebensächliche Sachen. Die kannst du benutzen, aber das Hauptgrund, warum überhaupt du erschaffen worden bist, um Allah zu lieben. Jetzt diese Angelegenheit, von wegen, ich habe meinen Kopf doch ausgezogen, weil ich arbeiten muss, ich habe mein Bart rasieren lassen, ich kann nicht mein Gebet beten, ich habe meine Clique. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die die Engel abrufen, haben sich Unrecht zugefügt. Die Engel fragen diese Menschen, was hat euch dahin gebracht? Warum habt ihr so ein schlechtes Ende? In welchen Sachen wart ihr verstrickt? Wir gehörten zu einer Gruppe, die in einem Land unterdrückt wurde. Eine Lehrerin wollte Lehrerin werden, haben sie ihr gesagt, ohne Kopftuch kann sie Lehrerin sein. Also hat sie ihr Kopftuch ausgezogen. Ein Mann haben sie gesagt, sie können diesen Chefsessel bekommen, aber ihr Bart musste sie weg und hier in der Moschee, also hier in der Fährbahn wird nicht gebetet. Kann ich am Freitag zum Gebet gehen? Nein, können sie nicht. Können sie? Ja, dann muss er sagen, hören Sie mal, ich kann nicht beten, ich kann nicht zur Moschee gehen. Warum? Weil ich meine Arbeit machen muss. Unter Druck im Land. Guck mal, was die Engel sagen, subhanallah. أَوَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. War nicht genug Platz auf dieser Erde, wo ihr hinfliehen könntet? Ich bin in Deutschland. Man ekelt mich an, man erlaubt mir gar nichts. Guck mal, nebenan ist England. Wenn ich wirklich, ich darf nicht gehen, ich darf gar nichts machen, dann muss ich. Ich bin gezwungen, diesen Platz zu verlassen. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns aufgefordert. Deshalb diejenigen, die al-Qiyamah, die kommen und sagen, er hat mich eingeengt, er hat mich dazu gezwungen, er wird als Verlierer bestehen. Jetzt der Prophet Muhammad s.a.w., als er Mekka erobert hat, standen die Menschen da. Sagte, es gibt keine Migration, nachdem Mekka erobert worden ist, aber eine Migration bis Yom al-Qiyamah. Und was ist das? Die Gelehrten haben das in mehreren Bereichen geteilt. Ein Bereich, dass du eine Hijra machst von dem Ort, wo Sünden gemacht werden, zu einem Ort, wo gute Taten gemacht werden. Ja, sogar von einem Ort, wo kein Islam ist, zu einem Ort, wo Islam praktiziert wird. Die Flucht von einem Ort, wo Schirk begangen wird, zu einem Ort, wo gute Taten gemacht werden. All diese Sachen. Wir sind aufgefordert, das zu tun. Jetzt heute gibt es viele Leute, subhanallah, der dreht sich und kehrt zurück zu dem, wo er angefangen hat. Und das wirst du sehen, subhanallah, diese gesegnete Zeit im Ramadan. Du wirst die Moschee voll sehen. Leute, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Du würdest niemals denken, dass er jemals in eine Moschee kommt und plötzlich steht er da. Subhanallah. Viele kommen, warum? Weil es so eine Sitte ist. Also, ich bin Muslim aufgewachsen als Muslim. Es ist halt normal, dass wir im Ramadan in eine Moschee gehen, fasten, Eid feiern, Salam alaikum. Er hat nicht verstanden, dass es Pflicht ist. Es erinnert mich noch an dieser süßen Geschichte. Kennt ihr die Etikaf? Diese letzten Tage, dass man in der Moschee hat und bleibt. Kommt ein Mann, auf einmal sieht er, wie viele Leute in der Moschee raus und reingehen. Guckt er so draußen, was ist das? Haben sie gesagt, das ist eine Moschee. Was macht ihr denn da drin? Sagt er, ja, geh mal reingucken. Kommt er rein, guckt er sich die ganzen Leute mit so Decken und Schlafsäcken und so. Sagt er, was macht ihr denn hier? Sagt er, wir wollen hier 10 Tage bleiben. Echt? Das ist eine Minute, ich komme gleich zurück. Geht er nach Hause, holt er seinen Fernseher, seine Freundin weg und kommt zurück und setzt sich in der Busche. Sagt er, was machst du denn da? Er hat die Karte, weiß, dass ich wirklich nichts anderes tue, außer Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Subhanallah. Also, alaikum salam wa rahmatullah. Das ist es, was wir brauchen in dieser Zeit. Wissen. Wallahi, Wissen brauchen wir. Ohne Wissen kannst du keinen Schritt machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aufgefordert, fa'alam annahu la ilaha illallah. Du solltest durch Wissen feststellen, es gibt keine Gottheit außer Allah. Und Imam al-Bukhari hat in seinem Sahih, hat er ein Kapitel, Al-Ilm, das Wissen, Voraussage und Tat. Bevor du irgendwas tust, bevor du irgendwas sagst, solltest du Wissen erwerben. Dieser Mann, dieser, der 99 Seelen getötet hat, wurde von diesem Priester aufgefordert, verlass den Ort, wo du bist, zu einem Ort, was besser ist. Hier ein Stopp. Ihr habt bestimmt die hier gestern waren, diese Frage gehört von dem Bruder. Da sagte ein Deutscher, fragte mich, was ist das für ein Gott, der es zulässt, dass Kinder sterben, dass Frauen missbraucht werden, dass Menschen sterben, dass Hitler, was er gemacht hat und so. Lass uns diese Sache beantworten. Warum? Weil viele Muslime können auf so eine Frage gar nicht beantworten. Obwohl es ganz einfach ist. Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen schönsten Namen gehört, dass er einen Namen hat, Al-Adl, der Gerichte. Allah subhanahu wa ta'ala fügt nicht im geringsten, im Gewicht eines Stäubchen Unrecht zu. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah. Mithqala dharrah, tut er. Nicht mal im Gewicht eines Stäubchen tut er niemandem Unrecht. Im Koran, in Surat al-Baqarah, werden uns 3 Eigenschaften von Menschen beschrieben. Die erste Eigenschaft von den Menschen, inshallah, sind wir zu diesen Menschen, gehören wir. Du machst Schlechtes und in dir, im Inneren, brennt es. Du hast das Gefühl, ich habe etwas Schlechtes gemacht. Also fängst du an, dich zu verbessern, gute Taten zu tun, damit du von dem, was du schlecht gemacht hast, wegkommst. Das heißt, der Mensch in sich selbst Ich habe geklappt. Ich gehe nach Hause, das habe ich gerade gemacht. Ich nehme die Tüte, die ich geklappt habe, tue die wieder zurück. Ich habe jemanden geklappt, ich rufe ihn an. Irgendwas von innen bringt mich dazu, das, was ich schlecht gemacht habe, wieder gut zu machen. Jetzt gibt es eine andere Sorte von Menschen, die tun schlechte Taten. Es tut ihnen weh, aber sind nicht in der Lage, irgendwas daran zu ändern. Was heißt das? Sie brauchen Leute wie die erste Gruppe, die kommen und sagen, komm her, tu das, so sollst, schäm dich nicht, Allah vergibt, solche Sachen. Diese zwei Gruppen sind sehr gut. Jetzt kommt die dritte Gruppe und das ist die schlechteste. Die tun sie nicht das und egal, ob du sie warnst oder nicht warnst, ermahnst oder nicht ermahnst, ändert sich nichts an ihrer Situation. Allah subhanahu wa ta'ala, als er die Menschen erschaffen hat, hat er ihnen Verstand gegeben. Wallahi azim, jeder von uns weiß ganz genau, wo seine schlechten Seiten sind und wo gute Seiten sind. Jeder von uns weiß das. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn ihr insan ala nafsihi basira. Du weißt ganz genau, yawm al-qiyamah, du wirst kommen. Oh Allah, ich hatte diese Ausrede. Aber du weißt ganz genau, wo deine Fehler waren. Du weißt ganz genau, wo du hättest was ändern können, aber hast es nicht getan. Deshalb, jetzt kommen wir zu dieser Situation. Jemand wie Hitler kommt an die Macht und tötet Hunderte oder Millionen von Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß das auch alles, das stimmt oder nicht. Ja? Jetzt kommt diese Situation. Wie ist dieser Mann überhaupt an die Macht gekommen? Ist das nicht durch die Hand von Menschen? Sind nicht Menschen, die ihm geholfen, so schlimm zu werden? Wie kannst du sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt und zulässt, dass sowas passiert? Es sind die Menschen, die es zugelassen haben. Allah subhanahu wa ta'ala ist kein ungerechter Gott. Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Hast du diesen Hadith gehört bei Bukhari? Er sagt dir, mein Diener, wenn du die ganze Erde voll gemacht hast mit Sünden, die ganze Erde, es gibt kein Ort, kein Flecken auf dieser Erde, was du nicht mit Sünden vollgefüllt hast. Und du kommst hier und Qiyamah zu mir und du hast mir keine Gottheit zur Seite gestellt. Vergebe ich dir und es macht mir nichts aus. Denk mal drüber nach. Ein Mensch hat die ganze Erde voll mit Sünden gemacht. Und er kommt hier und Qiyamah und er hat Allah subhanahu wa ta'ala keine Gottheit zur Seite gestellt. Allah vergibt ihm und er sagt, weil er Allah ist, sagt er, es macht mir nichts aus. Und wir haben letzte Woche erklärt, warum Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es macht mir nichts aus. Wer kann das widerlegen? Weil Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen ist und nicht auf uns angewiesen sind, sondern wir auf ihn. Das ist es. Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht danach gefragt, was er tut. Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht danach gefragt, warum tust du dies und warum tust du das. Es ist eine Schande, dass die Menschen immer das Schlechte Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Und letztendlich sind das die Menschen, die dieses Böse und Verderben verbreiten. Subhanallah. Also, wenn euch jemand das sagt, wenn ein Kind stirbt, was ist das für ein Gott, der das zulässt, dass ein Kind stirbt? So ist die Ordnung auf dieser Welt. Jeder von uns wird sterben. Für jeden ist das vorbestimmt, an einem Tag, an einer Stunde, an einer Sekunde, an einem Ort zu sterben. Du kannst deinem Tod nicht entkommen. Deshalb solltest du wissen, auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, hast du Feinde. Und diese Feinde können deine beste Freunde sein. Wallahi azim, deine beste Freunde sein. Und viele von uns, und gestern auch ein Gespräch, das das bestätigt hat, viele Freunde, die jetzt Alhamdulillah den Islam praktizieren, sagte er, ich bin erst jetzt so stark geworden im Iman und im Praktizieren, als ich meinen Freunden und die Clique, mit der ich unterwegs war, Tschüss gesagt habe. Du bist schwach. Und ich kenne sogar Mädchen, die Kopftuch getragen haben und sogar für ihre beste Freundin das Kopftuch wieder ausgezogen haben. Also dieser Mann wurde aufgefordert, den Ort, an dem er gelebt hat, wegzugehen. Warum? Guck mal, er hat 99 Seelen getötet und es war nicht ein einziger, der ihm gesagt hat, das, was du machst, ist schlecht. Der hat ihn abgeschlachtet, wie man eine Kuh abschlachtet. Und er hat nicht mal ein einziges Mal nachgeweint. Stell dir mal vor, wenn du in einem Ort lebst, du machst Sinner, du trinkst Alkohol, du besäufst dich, du machst und machst und machst und niemand von der Clique oder von den Freunden und von der Gemeinde oder von der Stadt kommt zu dir und sagt, Bruder, was machst du da? Dann wirst du es immer weitermachen. Warum? Weil es niemand da ist, der dich daran hindert. Also, diese Worte von dem Priester waren goldig, als er ihm gesagt hat, verlass den Ort, an dem du bist. Jetzt, viele, Alhamdulillah, konvertieren zum Islam. Ich will euch nur ein paar Sachen geben, die sehr wichtig sind. Es geht wirklich nicht darum, dass irgendjemand zum Islam konvertiert oder nicht, damit jetzt 1 Milliarde, 2, 1 Milliarde, 3, darum geht es nicht. Ein starker Muslim ist besser als ein schwacher Muslim. Ein praktizierender Muslim ist besser als 100 Muslime, die nicht praktizieren, die dem Islam sogar schaden. Ihr solltet wissen, dass der Islam Regeln hat. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte diese Religion, damit sie befolgt wird. Nicht damit wir sagen, das passt mir nicht und das passt mir nicht und damit. Subhanallah, sogar heute gibt es Gelehrte, die sind der Meinung, wir sollten mehrere Sachen aus dem Koran wegmachen, damit die Leute Gefallen an der Religion finden. Okay. Ich sag's dir, wie der Gelehrte gesagt hat, und das sind seine Worte, sagt er, was macht es Allah subhanahu wa ta'ala aus, ob 3 oder 4 oder 10 oder 100 in die Hölle gehen? Was macht es Allah aus? Niemand. Allah subhanahu wa ta'ala macht es nicht aus. Ob 100 oder 20.000 oder 50, wie viele in die Hölle gehen? Das macht ihm nichts aus. Deshalb, wir müssen dieser Religion folgen, wie sie gekommen ist. Und du solltest wissen, auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala gibt es Prüfungen. Guck mal, hast du jemals gelesen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Dachtest du und dachtest du und dachtest du würdest sagen, ich glaube, ohne dass du geprüft wirst? Und doch hat Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die vor euch geprüft, Allah wird wissen, wer ehrlich war und wer gelogen hat. Allah wird wissen, wer den Iman angenommen hat für ihn und wer den Iman genommen hat, damit er heiratet. Er ist verliebt in Mustafa. Oder sie ist verliebt, was ich was habe. Um ihn zu heiraten, nimmt er den Iman an. Oder hat sie den Iman angenommen, weil sie gemerkt hat, dass die Religion Allah in der Dina und Allah im Islam die wahre Religion ist. Ja, mit Qiyama wirst du kommen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich fragen, was hast du getan? Und wie dieser Hadith, sollten wir echt Angst davor haben. Bei Bukhari werden 3 Menschen genannt, das sind die Ersten, die in die Hölle gehen, Allah. Sozusagen wird das Höllenfeuer mit denen angezündet. Und bei Nasa'i wird ein Vierter erwähnt. Der Erste ist jemand, der Koran gelesen hat, aber er hat das nicht für Allah getan, er hat das für die Menschen getan, damit die sagen, oh, mashallah, wie gut er lesen kann, rezitieren kann. Und bestimmt gibt es noch Menschen, die kommen hier und erklären, er hat den Iman und er hat den Islam angenommen, nur weil er was wollte. Guck dir die Situation in Mekka und guck mal die Situation in Medina. Wisst ihr, als die Muslime in Mekka waren, waren die schwach, oder? Sie waren sehr schwach. Deshalb gab es nur 2 Gruppen. Eine Kuffar-Gruppe und eine Mu'minin-Gruppe. Warum? Weil die schwach waren. Als sie zu Medina gegangen sind, kam eine dritte Gruppe. Warum? Weil die Muslime stark geworden sind. Kuffar, Mu'minin und Afrika. Heuchler. Leute, die den Iman angenommen haben, nur damit die ihre Position nicht verlieren. Wie Abdullah ibn Ubay ibn Salim, wie ihr alle seine Geschichte kennt. Der hat den Iman angenommen und hat die ganze Zeit, wenn Rasul Hassan zu einer Schlacht gezogen ist, wenn er irgendwas machen wollte, hat er immer Probleme gemacht. Und der Koran berichtet darüber. Speziell zu dem Torah. Dieser Mann, guck mal, Rasul Hassan hat gesagt, dass er sozusagen wie ein Sahabi ist. Als sein Sohn gesagt hat, wenn du willst, ich bringe ihn um, sagt Rasul Hassan, ich will nicht, dass die Leute berichten, dass Mohammed seine Freunde tötet. Ich sagte, nimm die ganzen Bücher. Zeig mal, dass Abdullah ibn Ubayy ibn Salul einen einzigen Hadith berichtet hat über den Propheten Gottes. Und hätte er einen erzählt, würden alle Gelehrten sagen, von dem nehmen wir keinen, weil dieser ein Heuchler war. Guck mal, Yawm al-Qiyamah, er kommt. Er war sozusagen unter den Muslimen und wird nichts mit Muslimen in die Jannah gehen. Deshalb solltest du wissen, der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist steinig. Es ist nicht leicht, den Iman zu nehmen. Es ist wirklich nicht leicht, den Iman zu nehmen. Und viele Leute, die den Iman angenommen haben, gucken traurig mit einem Tränenaugen zu Leuten, die nicht gläubig sind. Sagte, guck mal, der hat geheiratet, als er heiraten wollte. Er hat ein Auto gekriegt, als er ein Auto haben wollte. Der hat jetzt ein Haus gekauft, da und da. Und er hat. Warum kriegt er das alles? Und ich bin derjenige, der gehorsam ist. Ich bin derjenige, der seine Hände hochhebt und bittet und kriegt nichts. Hör mal, was dein Herr Allah sagt, subhanahu wa ta'ala. فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Du solltest keinen Gefallen finden an ihren Kindern und ihrem Besitz. Allah gibt es ihnen, damit er sie damit quält. Allah gibt es ihnen, damit er sie quält. Sogar gibt es eine Aussage, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jemand, der ungehorsam ist, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, Allah gibt ihm, damit dieser Mensch niemals wieder seine Hände hebt und sagt, oh Allah, hier nimm, aber halt die Schnauze. Ich möchte dich nicht mehr hören. La ilaha illallah. Wir kehren zurück zu dieser Flucht, die dieser Mann unternommen hat, von Kafra zu Nasra. Und dazu wurden alle Muslime, ja sogar alle Menschen auf dieser Erde verpflichtet, eine Flucht zu unternehmen von Schirk zu Tawhid. Dieses La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Wir schickten oder ließen in jeder Gemeinschaft Propheten auferstehen. Wofür, ja Allah? Wofür, ja Allah? Auf das sie niemanden anbieten außer Allah. Niemand anderen anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Mann ergreift die Flucht zu einem Ort, wo er Allah subhanahu wa ta'ala dienen kann. Und du als Muslim ergreifst die Flucht von Schirk, irgendjemandem zu dienen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und du solltest wissen, dass auf diesem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala Schwierigkeiten gibt. Stein, Menschen um dich herum sind, subhanallah, letztes ein Bruder, also konvertiert, Alhamdulillah, jetzt so. Sein bester Freund, er ist jetzt Christ, der konvertiert ist. Sein bester Freund ist ein Moslem, der nicht praktiziert. Es war aber eine Zeit, sind die zusammen in die Moschee gegangen, sagte zu ihm, guck mal, ich bin noch neu, ich kann den Fatiha nicht, ich kann das nicht, ich kann nichts, kannst du mir das nicht beibringen? Wisst ihr, was dieser Moslem zu ihm gesagt hat? Meinst du zu mir, willst du mir eine Schande machen? Was sollen die Leute sagen, dass ich mit einem Fremden hier in die Moschee komme? Ich bringe dir nichts bei. Er schämt sich vor den Leuten, die sagen, wer hast du denn mitgebracht? Jemand, der nicht beten kann? Jemand, der nicht lesen kann? Subhanallah. Und dann sind sie so weiter, diese Freundschaft ist heute nicht mehr, aber sie sind so weiter, dieser praktiziert, jeder macht nicht. Und immer, jedes Mal, wenn er sieht, wie siehst du denn aus? Ach, Taliban, Ibn Laden, so, der Moslem zu dem einen. Wie er zu ihm gesagt hat, hier ist Ende, hier trennen sich unsere Wege. Und subhanallah gibt es Menschen auf dieser Erde, die manchmal Muslime sind. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen Zeichen und die nehmen diese Zeichen nicht wahr. Eine Geschichte, die ist wirklich richtig. In Amerika lebt ja eine arabische Familie, islamische Familie. Der Vater praktiziert, die Tochter hat mit dem Islam nichts zu tun. Dort geboren, ha? American Lifestyle. Ha? So, und hat angefangen zu studieren, hat sie einen Studenten da kennengelernt, einen Amerikaner, haben sich beide verliebt. Weißt du, nach mehreren Jahren, irgendwann kommen die auf die Idee, nachdem sie alles ausprobiert haben, ha? Kommen sie auf die Idee, lass uns doch heiraten. Bis sie zu ihrem Vater kommt, sagt sie, Baba, ich möchte heiraten. Wen willst du heiraten? Jack oder Mark oder... Ja. Sagte zu ihr, du kannst ihn nicht heiraten, denn du bist ein Muslim. Der Vater hat sich geweigert, geweigert. Irgendwann fragte er, warum weigert sich dein Vater? Ich bin doch, ich komme aus einer guten Familie, wir haben genug Geld, ich habe eine gute Zukunft, warum lehnt er mich ab? Sagte sie, er lehnt dich ab, weil du kein Muslim bist. Sagt Muslim, du praktizierst doch selber nicht. Meinte er, aber mein Vater ist ein praktizierender Muslim. Sagte, kann ich mal mit ihm reden? Ist er zu ihr nach Hause gekommen, hat er da gesessen. Sie sagte, ja, warum willst du nicht, dass ich deine Tochter heirate? Sagte, guck mal, Sohn, so ist das im Islam. Willst du meine Tochter heiraten, musst du den Islam annehmen. Sagte, aber ich möchte nicht einfach Muster werden wegen ihrer Tochter. Bringt mir die Religion bei. Subhanallah, die haben sich täglich getroffen, eine Stunde, zwei Stunden, hat ihm die Lehre des Islams beigebracht. Der Islam ist so, die Unterschiede ist so. Der hatte auch viele Fragen, im Christentum wird so. Irgendwann, subhanallah, fing er an zu leben, hat er die Tochter geheiratet. Jetzt fängt das Problem an. Er liest und liest. Ja, ich bete. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen verpflichtet zu beten. Warum betest du nicht? Das ist die erste Frage. Er geht in die Moschee, er fastet Ramadan. Warum tust du das nicht? So jedes Mal. Die Beziehung zwischen ihm und ihrem Vater wurde so. Und die Tochter immer weglaufen von diesem Mann, bis sie sich irgendwann von ihm hat scheiden lassen, wegen der Religion. Aber guck mal, diese Frau, die nicht gepraktiziert hat, die mit der Religion nichts zu tun hatte, wäre es nicht an der Zeit, oder wäre das nicht ein Zeichen für sie, oder die beste Möglichkeit, dass dieser Mann, der angefangen hat zu praktizieren, der diese Religion mit seinem ganzen Herzen geliebt hat, dass sie mit ihm Hand in Hand geht und zu Allah fliegt und flieht von dem, was sie ist. Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb viele Menschen heute wundern sich, warum ist der so und warum ist der so? Hast du nicht gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلَقَدْ ذَرَبْنَا لِجَهَنَّمْ وَلَيَزْبِ اللَّهُ Wir schufen für Jahannam. Das heißt, es sind Menschen unter uns, die leben unter uns, die sind extra erschaffen worden, damit die als Zündstoff, Brennstoff, Brennholz für die Hölle gelten. وَلَيَزْبِ اللَّهُ Subhanallah, habt ihr nicht gelesen in Surat Qaf, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Hölle fragt, Hal imtalat? Bist du voll? Gibt es genug Leute da drin, die am Brennen sind? Sagt sie, Hal min mazid? Her damit, wenn es mehr gibt, her damit. Subhanallah. Deshalb, die Flucht ist eine Aufforderung von Allah und seinem Propheten Muhammad s.a.w. für jeden Muslim. Wie viele von uns haben Umrah gemacht? Wie viele von uns haben Hajj gemacht? Wie viele von uns beten schon seit 3, 4 und 5 Jahren oder 10 Jahren? Denken, dass alles erledigt ist. Gerade er ist es, derjenige, der aufgefordert ist, noch einmal sein Iman zu erneuern. Subhanallah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, berichtet über seinen Gelehrten Ibn al-Taymiyyah. Wisst ihr, was Ibn al-Taymiyyah gesagt hat? Sagt Ibn al-Qayyim, mein Gelehrter möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele segnen, hat am Ende seines Lebens folgende Worte gesagt. Sagte, ich bin seit 40 Jahren am mich anstrengen. Ich tue alles dafür, um ein guter Muslim zu sein. Und bei Allah, bis heute habe ich es nicht geschafft, ein guter Muslim zu sein. Das sagt wer? Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Sagt, seit 40 Jahren gebe ich mir Mühe, ich tue alles dafür, um ein guter Muslim zu sein, und ich habe das Gefühl, bis heute, ich habe es nicht geschafft. Nehmen wir jetzt Worte von Yahya ibn Mu'adh, die uns wach rütteln sollen. Yahya ibn Mu'adh sagt folgende Worte. Sagt, Rubba masir, au Rubba dhambi, au ratha, dhulna, wa ankisar. خيرا من طاعة أورثت عزة واستكبار. Sagte, lieber eine Sünde, die ich gemacht habe, die mich wach gerüttelt hat, die mich vor Allah subhanahu wa ta'ala diese Demut geschenkt hat, die mein Herz die ganze Zeit wach gerüttelt hat. Immer wenn ich an meine Sünde denke, weine ich. Ich möchte Tauber machen. Ich kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Ich tue gute Taten, um diese Sünde zu retten. Lieber so eine Sünde, die mich wach rüttelt, als ein Gehorsam Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Du hast eine gute Tat getan, aber diese gute Tat hat dir so einen Stolz, hat dich stolz gemacht. Du bist jetzt eingebildet geworden wegen dieser guten Tat. Subhanallah. Subhanallah. Und aus diesen ganzen Sachen müssen wir entnehmen, aus diesem Hadith, Fiqhul Nafs. Fiqhul Nafs. Eine Sache, die viele Muslime gar nicht haben. Der beste Umgang mit den anderen. Wie viele von uns, wenn die Leute sehen, die zum Beispiel keine guten Taten tun, die vielleicht nicht beten, vielleicht in der Familie, so, wie viele von uns sagt, oh Allah, ich möchte mich auf diesem Weg anstrengen und egal, soll er passieren, was passiert. Hauptsache, ich will alles Mögliche tun, damit meine Schwester betet, damit mein Bruder betet, damit meine Schwester ihr Kopftuch trägt. Im Buch, wie viele von uns? Rasulullah war nicht so jemand, der alles mit dem Hammer gemacht hat. Er sieht jemand winkeln in der Moschee, was für ein Hadith. Winkeln, das Sahaba, wer? Glaubst du mir, in unserer Zeit, Allah be'alam, was wir mit diesem Mann machen würden. Wenn du jetzt, stell mal vor, jetzt kommt jemand in die Moschee und geht in der Ecke da und will winkeln. Was passiert? Wenn sie ihn nicht aus dem Fenster ausgeschmissen haben oder in den... Rasulullah sagt, lass ihn. Und dann kommt, nachdem dieser Mann fertig ist, nimmt ihn an die Hand und erklärt ihm, du bist in einer Moschee, du bist das. Schüttet Wasser auf diesen. Subhanallah, wie viele von uns kommt, subhanallah, letztens ein Mann ruft bei einem Gelehrten an. Sagte, meine Schwester ist ungehorsam, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Und sie ist für mich nicht mehr meine Schwester. Ich möchte nicht mehr, dass sie meine Schwester ist und so. Sagte der Gelehrte zu ihm, warum so? Warum versuchst du es nicht anders? Im Grund? Warum direkt, du bist nicht meine Schwester, du bist nicht mein Vater? Jeder von uns ist verantwortlich. Und glaub ich mir, vielleicht einer von uns, stell dir mal vor, jemand hat einen Bruder. Ich bin zu Hause, ich komme jetzt beten, mein Bruder lacht mich aus. Während er da ist, guckt er jetzt seinen Fernseher oder seinen Schwanzspock oder was ich. Er ist uninteressiert. Gehe ich jetzt dahin? Sag Salam alaikum, nichts mehr. Setze ich mich mit ihm, ich unterhalte mich mit ihm. Erstmal eine Verbindung zwischen mir und ihm. Erkläre ihm über die Religion, hab Wissen. Und solltest du 20 Mal mit ihm gesprochen haben und er sagt dir, ich weiß es nicht, ich mache es nicht, ich tue es nicht, dann kann es nur zwei Sachen sein. Entweder deine Fürsche, die Worte, die du gesagt hast, haben ihn nicht bewegt, weil dein Wissen ist nicht genug. Oder du hast das auf eine Art und Weise angestellt, die ihm eigentlich mehr von dir abgewendet hat. Deshalb, wir leben in einer Zeit, wirklich, die Herzen haben viele Krankheiten. Wir müssen ein bisschen lernen, wie wir mit den Menschen umgehen können. In der Moschee, jetzt aber dann. Stell dir mal vor, jeder von euch, das sind Leute hier aus Essen, aus Lüdenscheid, aus Düsseldorf. Wie viele von euch haben sich vorgenommen, für Ramadan, zu sagen, wisst ihr was in Ramadan? Wir arbeiten wie Kontrolleure. Kennst du deine Aufschmeißer? Mit einem Zettel, die stehen da auf der Tür. Wer kommt in die Moschee rein von den Jugendlichen, die wir selten in der Moschee sehen oder kaum in der Moschee sehen? Kommt der Reis der Arbeit und geht zum Bruder. Setz mich mit ihm. Wieso? Guck mal erstmal. Kann ich mit ihm? Oder vielleicht gibt es einen Bruder, der besser mit ihm kann. Geht er rein, redet mit ihm. Zeig ihm schön. Wir haben dich das erste Mal in der Moschee gesehen. Warum kommst du nicht? Wir machen das mit guten Worten. Wie viele von uns haben sich das vorgenommen? Für Ramadan. Subhanallah. Verantwortung, damit wir den Leuten helfen, von den Sünden wegzulaufen, damit sie zu Allah subhanahu wa ta'ala fliehen können. Guck mal, Abu Bakr as-Siddiq. Wer Muslim? Und an einem Tag konvertieren 6 Leute zum Islam. An einem Tag. Ohne dass Rasulullah gesagt hat, geh, mach Dawah, geh, gar nichts. Er hat das selber gemacht. Warum? Weil er diese Religion liebt. Weil er die Religion Allah subhanahu wa ta'ala nimmt. Und jetzt, wie viele von uns haben Sünden, von denen sie sich noch nicht befreit haben? Wie viele von uns machen Sünden und Sünden und Sünden und denken, es gibt kein Morgen? Subhanallah. Diese Aussage, die ich gehört habe vor ein paar Tagen, die hat mich echt umgehauen. Als eine Schwester ihr gesagt hat, Warum betest du nicht? Warum ziehst du nicht dein Kopftuch? Warum hältst du dich nicht an Religion? Warum tust du das? Hat sie gesagt, ich muss mich nicht an Religion halten, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist allvergebend. Subhanallah. Subhanallah. Zu der Taube gehört auch At-Tasdiq bil-Jaza, dass du, wenn du eine Sünde machst, dass du sicher sein sollst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich dafür bestrafen wird. Keiner kommt der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Kann er entkommen. Deshalb, nimm dir das vor, jeden Tag, bevor du schläfst, bevor du deine Augen zumachst, leg dich auf deiner rechten Seite. Flieh zu Allah subhanahu wa ta'ala und sag heute, Allah, ich habe das gemacht. Ich habe heute über jemanden gelästert. Wie viele von uns lästert über jemanden? Geht er, legt er sich hin und sagt, oh Allah, vergib diesen Mann. Oder bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn versorgt. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Kinder recht hat. Bevor du schläfst, weil es kann vielleicht sein, dass es deine letzte Nacht ist. Gestern ein kleines Kind, 8 Jahre alt, ist heute nicht da, sagte zu mir, mit der Flucht. Er meinte so, von wegen, wenn wir jemand was Unrecht tun, ne? Wie können wir das wieder gut machen? Wie können wir das wieder gut machen? Subhanallah. Ein 8-Jähriger fragt danach, wenn wir jemandem Unrecht getan haben, wie können wir das gut machen? Deshalb, wenn du jemandem Unrecht halt getan hast, glaubst du mir, und Qiyamah stehst du da vor dieser Schwelle und du kommst nicht durch. Rasul Hassan fragt eines Tages, Atadruna man al-Muflis, kennt ihr denjenigen, der pleite machen würde? Und gesagt, Muflis ist derjenige, der kein Dinar, kein Groschen in seiner Tasche hat. Sagte, nein. Das ist jemand, subhanallah, dieser Hadith, sagt er, das ist jemand, der hat Salah gemacht, Hajj gemacht, Zakat gemacht, Sadaqat gemacht, Siyam gemacht. Aber was macht er? Kommt hier mit Qiyamah, hat den angespuckt und den geschubst und den beklaut und den so. Dann wird von seinen Taten genommen und dann auf ihn gegeben. Wenn er keine gute Hasanat mehr hat, wird von ihren schlechten Taten genommen und auf seine getan. Subhanallah. Also noch einmal zurück, nur zu diesem Thema. Jeder, der, und viele Subhanallah, sehr, sehr schöne Worte von einer Schwester, die ist, weiß ich nicht, die ist bestimmt heute 33 oder 35 Jahre alt. Letztens hat sie jemand gefragt, aus einem Gespräch, da sagt sie so, ich bin seit 17 Jahren Muslim. Sagt sie, bist du aber nicht 17 Jahre alt, ne? Du bist ja Muslim, als Muslim geboren. Sagt sie, nein, ich bin seit 17 Jahren praktizierende Muslime. Jetzt, seit 17 Jahren bin ich erst Muslime geworden. Folge ich die Gesetze und was für ein. Deshalb, guck mal deine Situation, wie dein Leben ist. Ist das, was du tust und das, was du machst, gefällt es Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn du jetzt sterben würdest, würdest du stolz vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen mit dem, was du hast, oder würdest du am liebsten weglaufen? Das ist eine Frage, die jeder sich stellen sollte. Und du solltest wissen, dass du eines Tages sterben wirst und dafür gerade stehen wirst, für das, was du getan hast. Also eile zu Allah subhanahu wa ta'ala. Eile zu Allah subhanahu wa ta'ala. Alle, die meisten heute, haben einen Schutz, als hätte er eine Versicherung abgeschlossen. Kennt ihr den Sohn von Nuh, a.s.? Der Sohn von Nuh, als sein Vater ihm gesagt hat, komm, steig ein, Sohn. Hier ist die Rettung. Sagte, ich werde auf die Spitze eines Berges gehen. Ich werde schon, inshallah, gerettet. Sind nicht viele Muslime so? Komm, geh. Ich werde auf die Spitze des Berges. Ich steige. Komm, Siyam machen. Komm, Sadaqa machen. Komm, Tauba machen. Ich werde auf die Spitze. Aber hat ihn die Spitze des Berges gerettet? فَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ. Da kam eine Welle, trennte zwischen ihm und seinem Vater. Dann gehörte er zu den Ertrunkenen. Yawm al-Qiyamah, auf dem Sirat, werden Leute wie ein Blitz durchgehen. Andere werden einen Schritt machen, stehen bleiben. Und andere, wenn die einen Fuß darauf fassen, fallen die unter. Das sind Menschen, den wir täglich gesagt haben, komm zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deine beste Freundin, die dir gesagt hat, komm beten, trage dein Kopftuch. Tu was, damit du Yawm al-Qiyamah vor Allah gut stehst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, ihr alladhina amanu, taqullah. O ihr diejenigen, die Iman habt, ittaqullah. Und wir haben die Taqwa übersetzt. Wir haben gesagt, manche Gelehrten sagen, at-taqwa hiya jima'u kulli khayr. Alles Gute, was du machst in deinem Leben, um Allah zufriedenzustellen, ist Taqwa. Andere sagen, Taqwa ist, die Sünden zu verlassen und zum Gehorsam Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber zu gehen. Ibn Abu Hurairah radiallahu anhu wurde von einem Mann gefragt, was ist at-taqwa? Abu Hurairah sagt, radiallahu anhu, bist du mal in so einem, auf so einem Feld gegangen, wo so Pflanzen sind mit Dornen und so? Sagte er. Sagte, wie bist du denn gelaufen? Meinte er, ich habe immer aufgepasst, damit ich da nicht gestochen werde. Sagte, das ist mit Tachum. Jetzt kommt es. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتْ لِغَدْ. Jede Seele soll schauen, was hat sie für morgen vorausgeschickt. Hast du jemals abends so zu Hause gesessen und hast so eine Liste aufgeführt? Ich bin jetzt 18 Jahre alt, ich bin jetzt 33 Jahre alt, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Was von meinen Taten wird mich ins Paradies bringen? Hast du jemals? Allah, du wirst lange suchen. Und dann kannst du nur mal hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt und ins Paradies bringt. Deshalb solltest du wissen, nicht deine Taten sind diejenigen, die dich ins Paradies bringen. Das ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallam sagt, tu'alamu annahu la yadkhula minkum ahadun bil jannah. Bi'amalihi. Keiner von euch wird durch seine Taten ins Paradies gehen. Qal wala anta ya Rasulallah. Und du? Was ist mit dir? Sagt, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Außer Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig mir gegenüber. Was ist geblieben? Die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Vertrautheit muss auch hundertprozentig vollzogen werden. Könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen, die 100% auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, letztendlich das bekommen von Allah, was sie wollen? Eine Geschichte, die ich miterlebt habe, eine Frau wollte was. Sie wollte was. Hat sie ein Bittgebet gemacht und sah, dass diese Sache gut für sie ist. Aber da kamen englische Faktoren und irgendwelche Sachen, die ihr sozusagen das Gefühl gegeben haben, diese Sache wirst du niemals bekommen. Es wird niemals in Erfüllung gehen. Ein Jahr lang hat sie gewartet. Und viele Leute, die gesagt haben, vergiss es, du kriegst das nicht. Die gesagt, ich habe ein Mitgebet gemacht und ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Nach einem Jahr hat sie das bekommen, worauf sie auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut hat. Verstehst du, viele Leute wollen was von Allah, aber er vertraut nicht hundertprozentig Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Gelehrten sagen, wenn jemand nur in einer Sekunde daran zweifelt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger ist, ist dein Iman schon in den Keller gesunken. Wie viele Leute von uns bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Gesundheit, um Versorgung, um Recht und ist wirklich hundertprozentig sicher, dass der Einzige, der ihm das geben kann, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viele? Subhanallah. Du solltest wissen, wie gestern der Bruder gesagt hat, ich bin stolz, ein Moslem zu sein. Ich sage noch dazu, was macht dich stolz, ein Moslem zu sein? Diese Zugehörigkeit, die Religion, das Gebet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, was macht dich? Was sind die Sachen, die dich stolz machen, ein Moslem zu sein? Und du solltest wissen, du gehörst zu einer Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgesucht hat für die Menschen. Inna al-Dina inda Allah al-Islam. Wa man yabtagi ghayra al-Islami dina falan yuqbala min. Wer eine andere Religion als den Islam beabsichtigt, wird von ihm nicht angenommen. Und guck mal, und damit beenden wir, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Imran, und das hört ihr immer in der Khutbah al-Hajj und so, hört ihr diese Worte. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh, ihr diejenigen, die Iman habt, diejenigen, die den Glauben verinnerlicht haben an Allah und seine Propheten und die Engel und die Bücher und dem jüngsten Tag und Qadar, habt Taqwa. Keine Seele sollte sterben, außer sie ist muslimisch. Außer ist Allah subhanahu wa ta'ala ergeben. Deshalb solltest du vor Augen halten, als nichts anderes sterben, außer du bist Allah subhanahu wa ta'ala ergeben. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Iman schwach geworden ist, such nach den Leuten, die dir die Worte geben, die dein Iman aufgeschickt. Wie viele von uns? Noch 2 Minuten. Sucht nach Leuten, die dir die besten Worte geben, damit du zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala gehst, damit dein Iman wieder stärkt. Wie viele von uns sind in der Lage, hundertprozentig zum Beispiel zu Hunger zu gehen? Ich habe gesehen, Taysir von Allah subhanahu wa ta'ala, 11 Tage Hunger, 600 Euro. Wie viele von uns sagt, mein Iman ist schwach? Hast du Lust? Hast du Lust? Hast du Lust? 4, 5, 6 Jugendliche. Wir gehen in Hunger. Wir stärken unser Iman, kommen zurück. Wallahi al-Azim, ich habe von Jugendlichen gehört, die dort waren. Da erlebst du Wunder dort. Erlebst du Wunder dort. Dein Iman ist oben. Wie viele von uns tun das? Wir fahren in Urlaub und wir geben so viel Geld aus. Warum machen wir nicht auch für was, was für unser Herz? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa tazawwadu. Wa tazawwadu. Ihr solltet für Versorgung suchen und die beste Versorgung ist der Taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die den Islam angenommen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Standhaftigkeit gibt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, deren Herzen schwach sind, Stärke geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die auf der anderen Seite stehen und warten, dass jemand sie holt, dass sie Menschen auf diesem Weg finden, die ihnen zeigen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist und wer sein Prophet Muhammad ist. Und wer, denkt daran, schämt euch nicht, über den Islam zu reden. Schämt euch nicht, zu zeigen, dass die Muslime. Ich gebe euch, in dieser Minute ist eine Minute. Wir schämen uns, viele von uns schämen sich zu sagen, dass er Muslim ist oder dass er praktiziert ist. Eine Geschichte, vor ein paar Tagen beim Mediamarkt, wegen einem Einkauf. Geht ein Muslim dahin und möchte was kaufen. Zinsen sind hart. Fragt er, darf ich was kaufen? Wann ist die Aktion? Sagen die Aktion war dieses Jahr schon 2-mal, also dieses Jahr wird das nicht mehr passieren. Ja, warum fragen sie denn? Ja, ich bin ein Muslim, ich praktiziere und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, Zinsen zu nehmen. Sagt er, ehrlich? Sagt er, ja, das habe ich ja noch nie gehört. Sagt er, ja, es ist so im Islam. Sagt er, einen Moment. Ging er zu seinem Chef, sagte, dort steht ein Muslim, der möchte was kaufen und darf aber keine Zinsen nehmen. Sollen wir vielleicht eine Gebühr von ihm nehmen? 30 Euro, 40 Euro? Sagte zu ihm, nein. Wenn seine Religion ihm das verbietet, oder wenn er ein muslimischer praktizierender, also praktizierender Muslim ist, gib ihm das so, wie es steht. Und er hat das gekauft für 0%. Keine Zinsen. Wie viele trauen uns, trauen sich zu gehen und sagen, ich bin ein Muslim, ich bin bereit zu zeigen, wie viele? Viele schämen sich. Was soll ich beim Mediamarkt sagen, ich bin ein Muslim, der praktiziert? Was sollen die Leute von mir denken? Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Situation zu einer besseren machen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.